geduldig, fleißig, heiß kämpft sich die Sonne durch eine Tonne voller Eis mit einer Kraft, die ist nicht ohne. Der Mensch, der jedes Kind verzieht, weil er klammheimlich still genießt, damit es dem Gefühl entflieht, für seinen Garten, dass er blüht. Er ist ein Fass, das er nicht sieht, drum beißt er jetzt ins süße Gras, das heißt Erziehung er ausübt. Damit das Eis zur Sonne flieht, das Eis, das in ein Kind verliebt, dass dieses sein Bestand aufgibt, ist wie ein Stern, der morgen wacht, wenn jeder Mensch entflieht der Nacht. Ein Haufen Scheiß, gemein, brutaler noch als jedes Tier. Drum kann die Sonne sich verhalten.